إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. Wir werden inshallah heute darüber sprechen, so Allah subhanahu wa ta'ala will, warum wir den Takfir auf die Gesetzgeber machen. Weil das ist, ihr müsst wissen, eines der Meseles, wo wir am meisten angegriffen werden. Das liegt an mehreren Gründen. Es hat mehrere Gründe, warum die Leute speziell in diesem Fall gegen uns sehr, sehr hart vorgehen. Im Sinne von, ihr seid Übertreiber, ihr übertreibt in dieser Sache. Und die Gelehrten sagen nicht so, wie ihr es sagt. Habt ihr alle schon gehört? Haben wir alles in Deutschland schon besprochen? Wir werden darüber sprechen, uns interessiert nicht, was die Menschen über uns sagen. Wir werden Yawmul Qiyamah, am Tag des jüngsten Gerichts vor unserem Herrn stehen und Rechenschaft ablegen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist, so ist es uns egal, was die Leute über uns sagen. Das interessiert uns einfach nicht. Alhamdulillah. Und ich will vorab, bevor wir inshallah in den Ders reingehen, ein paar Sachen besprechen. Das erste, wir haben mit den Gesetzgebern ein persönliches Problem. Das müssen die Leute wissen. Was meine ich mit persönlich? Also ist das jetzt ein Nachbar von mir und ich habe mich mit dem gestritten und ich habe jetzt Beef mit ihm? Nein, das meinen wir nicht. Allah subhanahu wa ta'ala betitelt diese Leute als Mushriks. Deswegen wir als Muslime, die an ihren eigenen Herrn glauben, haben ein persönliches Problem mit diesen Leuten, weil das ist von unserer Religion. Das muss erstmal klar sein. Über wem sprechen wir heute? Wir sprechen über Leute, die Tashri' machen. Was bedeutet Tashri'? Gesetzgebung. Das werde ich jetzt heute öfters benutzen, deswegen werde ich nicht jedes Mal das deutsche Wort benutzen. Wir reden heute über die Leute, die Tashri'a machen, die Gesetz geben. Heißt, etwas für erlaubt erklären, etwas für verboten erklären und machen das nicht unter den Voraussetzungen von Islam. Also, ich gebe euch ein Beispiel. Zum Beispiel hat Allah subhanahu wa ta'ala Schwein für verboten erklärt. Jemand, der dagegen ankommt und Schwein für erlaubt erklärt, der hat in dieser Sache gegen Allahs Religion Tashri'a gemacht. Und die Person, die Tashri' macht, nennt man Musharri'. Ist das verstanden? Zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel. Auf der anderen Seite hat Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel erlaubt, dass man 4 Frauen heiraten darf. Darf man das heute zum Beispiel in demokratischen Ländern? Nein. Was haben sie in dieser Sache wieder gemacht? Sie haben Tashri' gemacht. Das, was Allah für erlaubt erklärt hat, haben sie für verboten erklärt. Okay, über dieses Thema sprechen wir heute. Wenn wir über Gesetzgebung, Tashri' sprechen, so reden wir nicht über Gesetze, die für zwischenmenschliche Sachen sorgen. Zum Beispiel Verkehrsampeln. Wenn hier zum Beispiel jetzt ein islamischer Staat kommen würde, er würde die Verkehrsregeln nicht ändern. Wir reden nicht über sowas. Wir reden Sachen über die Religion, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht erlaubt hat. Was ist Hukum von diesen Leuten, die Tashri'a machen? Und eines der Sachen, was immer problematisch ist in diesen Sachen, den Leuten kommt Shaitan von der Seite, ja, guck mal, es gibt doch so viele Prediger in Deutschland, keiner sagt das doch so, wie ihr das sagt. Warum seid ihr die Einzigen, die das sagen? Dann kommt der Shaitan von der rechten Seite und sagt, ja, okay, du kannst den Takfir zwar sprechen, aber sprich jetzt den Takfir auf die Leute nicht aus, die es nicht machen. Das sind noch so die Besten im deutschsprachigen Raum, muss ich leider sagen, ist mal es so. Da haben die Besten sind folgendermaßen, ich will jetzt die Namen nicht sagen, die sagen, ja, okay, Bruder, du kannst den Takfir auf den Tarut aussprechen, du kannst ihn als Tarut bezeichnen, aber lass die Leute in Ruhe, die es nicht machen. Das sind so noch die, die am nächsten zu uns sind. Wir werden sehen, dass es heute nicht so ist. Das ist nicht eine Sache, wo du sagen kannst, du kannst es machen oder nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesen Angelegenheiten eindeutig gesprochen und du musst den Urteil genau so geben, wie dein Herr es gemacht hat. Eine andere Möglichkeit hast du nicht. Weil warum? Nachdem wir inshallah gleich die ganze Beweislage gesehen haben, ist diese Sache so eindeutig wie die Sonne. So wie das Sonnenlicht. So wie man das Sonnenlicht nicht leugnen kann, kann man nicht leugnen, dass die Leute, die Tashri'a machen, nicht zum Islam gehören. Okay? Und ihr müsst auch eine Sache verstehen, zum Beispiel, Alhamdulillah, wir haben hier es sehr gut, wir können über alles offen reden. Die meisten Leute in Deutschland können das nicht. Warum? Das hat mehrere Gründe. Zum Beispiel Kindergeld. Auch die Prediger. Sie sind so sehr an Dunya gebunden, von ihrem Magen, sie können die Wahrheit nicht mehr sprechen. Weil wenn sie es machen, die Jama'a, die sie ernährt, die wird das nicht mehr machen. Versteht ihr? Oder die bekommen Probleme mit dem Aufenthalt und die kriegen kein Visa und ila akhir. Das ist eines der Gründe auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite müsst ihr auch wissen, die meisten Prediger, die in Deutschland predigen und die Religion nicht richtig erklären, sie haben eine Bindung zu Saudi-Arabien. Entweder sie haben dort gelernt und die meisten von ihnen haben nicht richtig gelernt und wenn überhaupt, hat ihr Sheikh dort gelernt. Also sie kriegen das Wissen nur einseitig von einem Kanal. Und dieser Kanal ist der Tarut an sich selbst. der nicht mit dem regiert, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Okay? Dadurch haben diese Leute eigentlich diese Messele niemals fairerweise von allen Seiten gesehen bekommen. Da kann man jetzt sagen, ja, okay, aber das ist doch nicht deren eigene Schuld. Natürlich ist das deren eigene Schuld. Du bist doch auch aus Deutschland, oder nicht? Hast du diese Sachen auch nicht gelernt? Und du auch nicht? Das heißt, man kann diese Sachen lernen, wenn man will, wenn man ehrlich ist. Die meisten aber, das müsst ihr wissen, sie wollen in ihrer Dunya einfach locker leben. Das ist vor allem in Deutschland so. Ich will locker leben, lass mich alle in Ruhe und das ist meine Religion und Khalas aus. Okay? Und ich möchte eine Sache sagen. Also derjenige, der in dieser Sache wirklich ehrlich recherchiert, sollte schon so ehrlich und so respektvoll sein, dass er diesen Ders bis zum Ende anhört. Wenn man das bis zum Ende hört, denke ich, das ist eindeutig genug, dass man sich ergeben kann. Mit Allah subhanahu wa ta'alas Hilfe, natürlich die Rechtleitung ist bei Allah. Generell, wenn ihr dieses Thema anspricht, werdet ihr merken, die Leute versuchen über Surah Maide, Vers 44 mit euch zu sprechen. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Wer nicht mit dem regiert, was Allah herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen, das sind die Kuffar. Generell kommt immer von der Gegenseite, bevor du was gesagt hast, schon Maide 44 und dann wird die ganze Diskussion darauf ausgelegt. Wir werden heute über Surah Maide Vers 44 nicht sprechen. Warum? Dieser Vers ist speziell, was die Richter angeht. Also die Richter in einem Staat, dieser Vers ist über die. Und da gibt es natürlich Ikhtilaf. Wir akzeptieren, wir leugnen das auch nicht, dass in diesem Vers Ikhtilaf gibt über die Richter im islamischen Staat, die eigentlich mit der Scharia regieren, aber zum Beispiel Ausnahmen für ihre Familien machen. Da gibt es zum Beispiel Aussagen, sie sagen zwar, das ist von Ibn Abbas, aber der Isnad zu Ibn Abbas ist daif, der ist schwach, wo er sagt, das ist Kufr duna Kufr. Aber über wen? Guck mal, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und verstehen. In einem islamischen Land, wo mit Scharia regiert wird, der Richter regiert mit Scharia, aber nur damit er einer von seiner Familie bevorzugt, gibt er zum Beispiel ein anderes Hukum. Manche sagen in dieser Angelegenheit, das ist kleiner Kufr. Aber wenn die Leute so ehrlich sind, sie sollen in diesem Vers, im Tafsir lesen von Abdullah ibn Mas'ud, er sagt, auch das ist ein großer Kufr. Aber darüber sprechen wir heute nicht. Darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen, weil warum? Über wem reden wir? Wir reden über die Leute, die Tashri' machen. Über die Leute, die Musharri' sind. Und da hat Maide 44 nichts zu tun. Und wir werden explizit in diesem Ders über Tashri' reden und vor allem über den Tarut unseres Staates, also in der Türkei, sprechen. Zum Beispiel, er ist nicht nur ein Käfer, ein Muschrik, weil er Tashri' macht. Das ist eines der Gründe. Es gibt drei große Gründe, warum wir auf ihn den Takfir machen. Und so kann man das auf alle anderen Staaten auch übertragen, weil es ist das Gleiche. Das Größte ist, sie machen Tashri'. Tamam? Sie machen Hukum von Allah subhanahu wa ta'ala weg, erklären etwas für erlaubt, etwas für verboten, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen nicht erlaubt hat. Und das ist Schirk. Das ist großer Schirk. Das werden wir gleich sehen. Okay, das Zweite, er ist ein Laizist. Okay, das gilt für alle demokratischen Länder. Also so wie das für die Türkei gilt, gilt das für Ägypten genauso. Ja, das, was wir über Erdogan sagen, gilt genauso das Gleiche wie für Mursi auch, wie die Leute in Pakistan auch, für die anderen Staaten auch. Und zum Beispiel Hamas ist genauso. Okay, das ist jetzt zurzeit ein emotionales Thema. Guck mal, er hat auch über Hamas gesprochen. Achi, wo sitzt Hamas? Sitzen die nicht im Parlament? Was mit Demokratie regiert? Also ist das gleich. Man darf an die Sachen nicht emotional rangehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie mit Tawhid Izza geben, sodass sie die Juden fertig machen. Allah in die Seele. Okay? Das Zweite ist, das sind Laizisten, Achi. Okay? Und das Dritte ist, sie arbeiten mit Kuffar zusammen gegen Muslime. Yani, auch wenn sie kein Tashri' machen würden, auch wenn sie keine Laizisten, Demokraten wären, alleine, dass sie mit Kuffar zusammen gegen Muslime kämpfen, reicht für sie als Kuffar. Das ist an sich ein großer Kuffar. Das sind so zum Beispiel die größten drei Punkte, warum wir über diese Leute den Takfir aussprechen und sagen, es ist für jeden Muslim oder für jede Person, der Muslim sein will, verpflichtend auch den Takfir auszusprechen. Okay? Normalerweise haben wir Usul, dass wir zum Beispiel zuerst die Verse vorlesen, dann Tafsir vorlesen, dann die Ahadith vorlesen und dann über die Gelehrten sprechen. Heute machen wir das inshallah ein bisschen andersrum. Wir fangen heute inshallah erst an mit den Aussprüchen der Gelehrten. Ihr werdet sehen, es gibt einen Konsens über die Leute, die Allah subhanahu wa ta'alas Gesetze ändern, beziehungsweise mit etwas anderen regieren, was Allah nicht herabgesandt hat. Es gibt einen Konsens, yani Ijma. Was bedeutet Ijma? Jeder Gelehrte, jeder Mujtahid hat in dieser Sache genau so gesagt. Ist das verstanden? Da kann aber einer sagen, ja Bruder, aber der Sheikh aus Saudi-Arabien, er hat das nicht so gesagt. Er gehört nicht zu dieser Umma. Uns interessiert nicht, was er gesagt hat. Okay? Je näher wir an Salaf dran sind, glaub mir, ist es umso mehr khair, die Religion zu verstehen. Weil Rasulullah s.a.w. sagt, khairul qarni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Die beste Generation ist meine, yani die Sahaba, und die darauf folgende, die Tabi'in und die darauf folgenden Atba'u Tabi'in. So, wenn wir die Religion so verstehen, wie die das verstanden haben, inshallah, sind wir sehr, sehr nah an der Wahrheit dran. Guck mal, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagt in dieser Sache, وَالْإِنسَانُ مَتَى حَلَّلَ الْحَرَامَ الْمُجْمَى عَلِيهِ. Der Mensch, wenn er etwas Verbotenes für erlaubt erklärt, yani etwas, was haram ist, für halal erklärt, worüber es Ijma gibt. Yani er redet über Sachen, wo es keine Meinungsverschiedenheit gibt. Zum Beispiel, Schwein, ist es verboten? Ist verboten, ne? Im Islam. Und jemand hat das für erlaubt erklärt, das meint er. Oder harrama al-halal al-mujma alayh. Oder er macht ein halal, worüber es Ijma gibt, erklärt er für verboten, erklärt er für haram. Zum Beispiel vier Frauen heiraten, ist es halal? Ist so halal wie Wasser trinken. Das hat jetzt jemand verboten. Sei es mit einem Gesetz, sei es mit etwas anderes. Okay? Wenn er das macht. Oder baddala al-shar'a al-mujma alayh. Oder er ändert die Scharia, ein Gesetz, worüber es Ijma gibt. Okay? Zum Beispiel, man darf mit Kuffar zusammen nicht gegen Muslime kämpfen. Das ist eine Sache, worüber es Ijma gibt in der Umma. Er ändert das. Tamam? Was ist sein Hukum? Guck mal, was Sheikh sagt. Kana kafiran murtaddan. Er ist ein Kafir. Er ist ein Murtad. Bi ittifaqil fuqaha. Mit Konsens aller Fuqaha. Aller Rechtsgelehrten. Das sagt Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Möge Allah mit ihm barmherzig sein. Ich sag auch die Stelle, inshallah, damit die Leute auch recherchieren können. Das ist in Majmu' al-Fatawa, al-Mujaddad al-Thalith, im dritten Band, Seite 267. Worüber spricht hier der Imam? Wenn es eine Meselle gibt, wo es keine Meinungsverschiedenheit darüber gibt, ob das verboten oder halal ist. Zum Beispiel, ich habe dir das Beispiel Schwein gegeben oder mehrmals heiraten. Das sind Sachen, wo da gibt es kein Ikhtilaf. Wenn jemand das ändert, es ist egal, ob er das Namen von Islam ändert oder nicht, tamam? Oder er ändert ein Gesetz, worüber es Einigkeit gibt, er ist ein Käfer, ein Murtad. Und die Gelehrten, die Rechtsgelehrten, also vor allem Fuqaha, die Rechtsgelehrten haben einen Konsens in dieser Sache. Da gibt es kein Ikhtilaf. Zum Beispiel, dann lese ich euch jetzt inshallah vor von Ibn Kathir. Er redet hier über Muhakama. Das ist auch eine Meselle, was wir eigentlich ansprechen müssten. Tamam? Hört mal zu, was er sagt. فَمَنْ تَرَكَ الشَّرْعَ الْمُحْكَمَ الْمُنَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ. Er sagt, wer die Scharia verlässt, wie sagt man Taraka auf Deutsch, Bruder? Terket meknasen, verlassen. Verlassen? Ich denke, das trifft es nicht genau, ja. Das ist Tawallam, ja. Nein, ist ja verlassen, ist okay. Tamam? Er sagt, wer die Scharia verlässt, die Scharia al-Muhkam, das ist fest und es wurde herabgesandt auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sohn von Abdullah, der letzte der Propheten, wer diese Scharia verlässt und watahakama ila ghayrihi min ash-shara'i al-mansukha und zu den anderen Scharia tahakum macht, Hukum sucht, das Urteil sucht, was aber schon Hukum aufgehoben ist. Was heißt mansukh? Dessen Gesetz gilt nicht mehr. Zum Beispiel so wie die Bibel, so wie Tora. Das ist zwar auch von Allah herabgesandt worden, aber dadurch, dass es durch die Menschen geändert worden ist, ist es mansuch. Da Hukum ist aufgehoben. Wer das macht, also er verlässt die Scharia und macht Muhakeme woanders. Tamam? Sagt der Kafara, das ist ein Kafir. Hier müssen wir auf Folgendes achten. Diese Person geht zu einer Scharia, die zwar mansuch ist, aber deren Ursprung von Allah ist. Zum Beispiel Injil ist nicht ursprünglich von Allah subhanahu wa ta'ala. Ist so. Aber das wurde später geändert. Er sagt, ist egal. Wenn dessen Hukm aufgehoben ist, derjenige, der da Tuhakum sucht, Urteil sucht, er ist ein Kafir. Dann sagt er, فَكَيْفَ بِمَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الْيَسَاقِ فَقَدَّمَهَا عَلِي. Wie ist dann Urteil der Person, der zum Yasaq geht und dort Urteil sucht? Dort Muhakama sucht. Yasaq ist Gesetzgebung von Genghis Khan. Von den Tataren, von den Mongolen. Da sind Hukum, Gesetze drin von Islam, sind auch Gesetze drin von der Bibel, auch von der Tora und von seinem eigenen Kopf. Das, dadurch hat er einen Mischmasch gemacht und eine neue Gesetzgebung gemacht. Und darüber redet der Imam hier. Er sagt, was ist Hukum von einer Person, nicht Mansukh Sharia, also eine Religion, was aufgehoben worden ist, der dahin geht, also zu einem Bashari-System, von einem System, was durch Menschenhand gemacht worden ist. Schaut mal, was er sagt. مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ Wer das macht, كَفَرَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ Er ist ein Kafir mit Konsens aller Muslime. Okay? Er ist ein Kafir mit Konsens aller Muslime. Guck mal, er sagt noch nicht mal der Gelehrten aller Muslime. Jeder Muslim weiß das. Du darfst kein Urteil suchen, was nicht von Allah subhanahu wa ta'ala. Warum habe ich das jetzt hier gebracht? Das hat doch eigentlich mit Muhakeme zu tun. Bruder, überleg mal, wenn du irgendwo ein Urteil suchst, was nicht von Allah ist, wenn du mit Konsens aller Muslime ein Kafir bist? Wie ist dein Hukum, wenn du selber diese Gesetze erlässt? Subhanallah. Das ist eine Sache, darüber hat die Umma noch nie gestritten. Noch nie. Tamam? Guck mal, Ibn Hazm sagt in seinem Ihkam, La khilafa bayna ithnaini minal muslimin. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Muslimen. Nicht mal zwischen zwei Muslimen. Und das ist ein berühmter Ausspruch von Ibn Hazm, wenn er einen Konsens überliefert. Wenn man seine Bücher ein bisschen liest, das sieht man sehr oft. Er sagt, es gibt noch nicht mal Ikhtilaf zwischen zwei Muslimen. Worüber? Anna man hakama bi hukm al-Injil. Wer mit dem Hukum, mit dem Gesetz von der Bibel Gesetz gibt, mimma lam ya'ti bin nassi alayhi wahyun fi shari'ati al-Islam. In einer Sache, wo Islam, die Scharia von Islam nicht gesprochen hat. Ihr müsst das jetzt verstehen. Guck mal, er sagt, wenn jemand ein Gesetz gibt, in einer Sache, wo Islam nicht gesprochen hat. Zum Beispiel, das ist eine Sache, was Islam gar nicht für erlaubt erklärt hat, beziehungsweise nicht für verboten erklärt hat. Versteht ihr das? Guck mal, er sagt, wer das macht, فَإِنَّهُ كَافِرٌ مُشْرِكٌ خَارِجٌ عَنِ الْإِسْلَامِ. Er ist ein Käfer, er ist ein Muschrik und er ist raus aus dem Islam. Jetzt überleg mal, in einer Sache, wo Islam noch nicht mal gesprochen hat, wenn du dort mit dem regierst, was die Bibel sagt, du Käfer, Muschrik und raus aus dem Islam bist, was ist denn dein Hukum, wenn du gegen Allah sprichst und seine Gesetze änderst? Was würde dann Ibn Hazm sagen? Rahimahullah, möge Allah mit ihm barmherzig sein. Versteht ihr, wie eindeutig diese Sache ist? Über diese Sache kann man eigentlich gar nicht streiten. Jemand, der ein bisschen Verstand hat, und wirklich Islam verstanden hat, über diese Sache kann man nicht streiten. Warum, Brüder? Guck mal, ich sage euch eine Sache, das ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber das muss gesagt werden, weil das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala steht über allem. Guck mal, wir sind hier alle verheiratet, ne? Würdet ihr akzeptieren oder ich akzeptieren, ist egal, dass unsere Frau einmal fremd geht? Guck mal, man kriegt Gänsehaut, ne? Guck mal, der Magen, der akzeptiert das nicht, ne? Bruder, guck mal, du akzeptierst noch nicht mal, dass dir was beigesellt wird. Denkst du, Allah subhanahu wa ta'ala wird es akzeptieren, dass auf seiner Erde ihm von Gesetzgebung her was beigesellt wird? Ja, das, was du für dich noch nicht mal akzeptierst, wie kannst du das von deinem Herr akzeptieren, subhanallah? Das geht nicht, Brüder. Ja, da muss man schon ehrlich genug sein, okay? Und weiter, ist noch nicht alles. Es gibt noch ein Ijma, was ich euch inshallah vorlese. Das ist von Ishaq ibn Rawahi, rahimahullah. Er ist von Salaf. Er ist einer von den drei Generationen. Das überliefert Ibn Abdilbar in sein Tamhid. Das ist von Zayd bin Aslam, 19. Hadith, Scherh. Er sagt, وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَا. Ohne jeden Zweifel, die Gelehrten haben einen Konsens geschlossen. Und vor allem, wenn Qad vor vielem Mali kommt, in Arabischem, bedeutet das Taqid, yani zweifellos, sie haben einen Konsens geschlossen. Über wem? Hört jetzt genau zu. عَلَىٰ أَنَّ مَنْ سَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. Wer Allah subhanahu wa ta'ala beleidigt. Hast du ein Fragezeichen über Kufr einer Person im Kopf, der Allah beleidigt? Na'uz billah. Tamam? Oder au sabba rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Oder er beleidigt den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Hasha wa kalla. Tamam? Das ist das Zweite. Das Dritte, au dafa'a shay'an anzalahu Allah. Oder er macht ein Hukum weg, was Allah herabgesandt hat. Guck mal, womit die Gelehrten das gleichsetzen. Subhanallah. Aber lass uns erstmal zu Ende lesen. Oder قَتَلَ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ. Oder er tötet einen Propheten von den Propheten Allahs. Von den Gesandten Allahs tötet er einen Gesandten. Und jetzt ist diese Stelle sehr wichtig. Bitte hört zu. وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُقِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Und mit diesen Sachen, die er gemacht hat, sagt er von sich, dass er Muslim ist. Also er sagt, dass er das akzeptiert, was Allah herabgesandt hat. Dieser Ausspruch ist sehr schön. Lass uns das von vorne nochmal wiederholen, damit wir es richtig verstehen. Er sagt, die Gelehrten haben einen Konsens. Über wem? Über die Leute, die Allah beleidigen. Hasha wa kalla. Oder den Propheten beleidigen. Das ist der zweite Punkt. Das dritte, sie machen ein Hukum weg, was Allah herabgesandt hat. Ein Gesetz nur. Nicht das zweite. Nur ein Gesetz weg, was Allah herabgesandt hat. Oder sie töten einen Propheten von den Propheten Allahs. Aber mit diesen Sachen zusammen, obwohl er einen Prophet tötet oder Hasha Allah beleidigt oder Hasha den Gesandten beleidigt oder ein Hukum von Allah wegmacht, sagt er von sich, dass er auch Allahs Gesetz akzeptiert. Über so eine Person sprechen wir heute. Guck mal, worüber die Gelehrten Ijma haben. وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ أَنَّهُ كَافِرٌ. Er ist zweifellos ein Käfer. Okay? Das Buch wurde geschrieben vor 700 Jahren knapp. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das, was ich euch jetzt vorgelesen habe. Und er überliefert das von jemandem, der ist schon tot, 1200, 1300 Jahre. Die Umma, unsere Gesellschaft, hatte noch nie Ikhtilaf in dieser Meselle. Hatte noch nie Problem in dieser Meselle. Aber die Gründe, die ich am Anfang des gesagt habe, sei es Dunya, sei es Geld, sei es Aufenthalt oder andere Sachen, erlauben es den Leuten, diese Sachen nicht zu verstehen. Erlauben es nicht, dass die Leute diese Sachen verstehen. Okay? Und das liegt an ihnen selbst. Wer ehrlich ist und wer sucht, ist Allah subhanahu wa ta'ala nicht gerecht? Natürlich. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt jedem das Richtige. Möge Allah unser Leben nehmen auf dem Haq. Generell, wenn wir jetzt diese Sachen vorlesen, ich habe das auch schon erlebt, dann kommt die Gegenseite mit, ja, aber Bruder, die sehen das doch nicht als halal an. Okay, sie machen zwar diese Gesetzgebung, okay, sie erklären Haram für halal, okay, sie erklären halal für Haram, aber sie sehen das nicht als halal an. Und solange sie das nicht als halal ansieht, können wir den Takfir nicht auf den aussprechen. Das kommt auch sehr oft. Guck mal, das ist ein sehr großes Missverständnis. Nach dieser Denkweise, jemand, der gar nicht redet, der kann in dieser Sache gar nicht muschlik sein. Versteht ihr? Ja, das geht doch gar nicht. Nein. Dieses Istihlal, was die als Schart hier ansehen, also dass man das halal sehen muss, damit man Kafir wird, das ist Ziyadatul Kufr. Das ist ein Kufr, noch mehr Kufr. Okay? In dieser Sache ist es folgendes. Entweder jemand sagt das mit seinem Mund, zum Beispiel Schwein ist halal, diese Person ist sowieso Kafir, darüber braucht man nicht zu reden. Aber eine Person, die dieses Gesetz gibt, also er macht dieses Gesetz, das ist schon Tashri'a an sich, das ist ja die Gesetzgebung. Und das an sich ist Kufr, er muss das mit seinem Mund nicht sagen. Ja, nee, das sind zwei Paar Schuhe. Jemand, der das mit seinem Mund sagt, ist ein anderer Kufr. Jemand, der das als Gesetz erlässt, das ist ein anderer Kufr. Aber nachdem er dieses Gesetz erlassen hat, wenn er das mit seinem Mund auch noch sagt, das ist Ziyadatul Kufr. Okay, das ist in seinem Kufr noch ein größerer Kufr. Ist das verstanden? Ich gebe euch ein Beispiel, dann versteht ihr das. Zum Beispiel Alkohol. Wenn jemand Alkohol trinkt, machen wir Takfir auf ihn nur, weil er Alkohol trinkt? Nein. Wir machen doch niemals Takfir auf Leute mit Sünden, mit Kabair. Sowas machen wir nicht, na'uzu billah. Das ist nicht mehr selbst von den Muslimen. Okay? Also, beziehungsweise nicht von den Salaf. Aber wenn jetzt jemand aufsteht und ein Gesetz erlässt, dass man überall Alkohol trinken kann, wann man will, bleiben wir bei seinem Takfir stehen? Nein. Warum? Er hat jetzt Tashri' gemacht. Das ist der Unterschied. Zum Beispiel, jemand kann so viel Schweinefleisch essen, wie er will. Deswegen machen wir doch auf niemanden Takfir. Subhanallah. Das ist nur Haram. Aber wenn jetzt jemand ein Gesetz erlässt, dass man Schwein essen darf, dass es erlaubt ist, was ist jetzt sein Hukum? Ach, er ist Musharri'a. Bei ihm können wir im Takfir nicht stehen bleiben. Natürlich machen wir den Takfir auf ihn. Das sind zwei Paar Schuhe. Auf der anderen Seite habe ich ein Beispiel öfter gegeben, werde ich auch machen, mit dem Heiraten zum Beispiel. Jemand kann sagen, Bruder, ich möchte zweite Frau nicht heiraten. Ist das jetzt ein Problem? Nein, ist kein Problem. Aber er macht jetzt ein Gesetz, dass man die zweite Frau nicht mehr heiraten darf. Also du darfst auf Papier zweite Frau nicht mehr heiraten. So wie das zum Beispiel hier in Türkei der Fall ist. Was ist sein Hukum? Er ist Musharri', Bruder. Er hat jetzt ein Gesetz geändert. Ob er das jetzt mit seinem Mund sagt, dass er das als halal sieht oder haram, das ist unwichtig für sein Takfir. Er bekommt den Takfir auf jeden Fall. Ist der Unterschied verstanden? Dann mach ich meinen Schein, inshallah. Eine wichtige Sache ist, das werde ich jetzt inshallah auch von einem Gelehrten machen, die Gegenseite auch akzeptiert, damit das verstanden ist. Brüder, wenn wir über diese Mesele sprechen, die Leute, die Tashri' machen, sprechen wir nicht nur von den Leuten, die Gesetz geben. Die Leute, die ihnen folgen, sie sind nur Hukum gleich. Also wenn wir sagen, die Gesetzgeber sind Kuffar, die Leute, die wählen gehen oder die lieben oder den Takfir auf sie unterlassen, sie sind im Hukum gleich. Sie sind genauso Kuffar wie die anderen auch. Das sagt Muhammad Amin al-Shanqiti, rahimahullah, in sein Adwa'ul Bayan, im Ayah, la yushriku fi hukmihi ahadan. Das ist in Surah Kaf, dieser Vers. Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert nicht einen anderen Partner in seiner Gesetzgebung. Er ist allein der Gesetzgeber. Niemand anderes akzeptiert da. Nicht mal den Propheten, alaihissalatu wassalam. Hört mal, was er jetzt sagt. Wa yufhamu min hadhihi al-ayat. Von diesen Versen versteht man Folgendes. Dann liest er den Vers vor. Wa la yushriku fi hukmihi ahadan. In Gesetzgebung akzeptiert er nicht einen einzigen neben sich. Er sagte, أنا متبئي أحكام المشرعين aber غير ما شرع الله. Die Leute, die den Musharri'in folgen, wer sind die Musharri'in? Das sind die Gesetzgeber. Die Leute, die den Gesetzgeber folgen, die ein anderes Gesetz erlassen, außer das, was Allah herabgesandt hat, أنهم مشركون بالله. Diese Leute sind Mushriks. Sie haben Allah etwas beigesetzt. Wer? Die Leute, die die Gesetzgeber folgen, die nicht mit dem regieren, was Allah herabgesandt hat. Die mit etwas anderes regieren, was Allah herabgesandt hat. Guck mal, über die Gesetzgeber spricht er gar nicht. Warum? Weil das eindeutig ist. Darüber braucht man gar nicht zu reden. Jemand, der ein bisschen Basira hat, der weiß, dass das Muschrik sind. Er sagt, die Leute, die denen hier folgen, die diesen Musharri'in, den Gesetzgebern folgen, sie haben Allah was beigesellt, das sind Mushriks. Ist das verstanden? Yani, wir machen hier keinen Unterschied zwischen den Gesetzgebern und den Leuten, die wählen gehen. Okay, dann kann jemand sagen, Bruder, aber er weiß nicht, was dieses Wählen gehen bedeutet. Seit wann ist im großen Schirk Unwissenheit eine Entschuldigung? Über sowas sprechen wir gar nicht. Und wir werden gleich sehen, im großen Schirk, in Mas'ala Hakim, in Mas'ala Gesetzgebung, anhand von Adi ibn Hatim, radiallahu anhu, dass Unwissenheit keine Entschuldigung ist. Das werden wir inshallah gleich lesen. Ist das jetzt verstanden? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in vielen Stellen im Koran, فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Und sie werden zusammen an jedem Tag im Strafe gleich sein. Wer? Die Leute, die regiert haben und die, die ihnen hinterhergelaufen sind. Allah subhanahu macht keinen Unterschied zwischen diesen Leuten. Warum? Achi, guck mal, die Tawarit, die Tawarit sind immer dann Tawarit, wenn das Volk es zulässt. Firaun ist nicht über eine Nacht zu Firaun geworden. Sein Volk hat das gemacht. Und das ist heute genauso. Okay? Okay, was ist jetzt unsere Beweisführung? Wir haben jetzt Konsens von den Gelehrten gesprochen, aber wir brauchen ja eine Beweisführung, weil normalerweise Beweisführung macht man nicht von Ausspruch von Gelehrten. Man bringt Verse aus dem Koran und Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unser erster Beweis ist Surah Tauba, Vers 31. Surah Tauba, Vers 31. Da sagt unser Herr, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Sie haben sich ihre Schriftgelehrten und ihre Mönche und Messias, yani Isa a.s., Sohn der Maria, zu Herren genommen, außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Also hier spricht Allah subhanahu wa ta'ala über eine Gruppe, über die Ahli Kitab. Wir wissen, dass das Ahli Kitab ist. Sie haben sich Herren genommen. Was bedeutet normalerweise, ach, Herren nehmen? Was versteht ihr darunter? Yani jemand betet jemanden an, außer Allah, ne? Das ist das Erste, was ich verstehe, wenn ich diesen Vers gelesen habe, ohne Tafsir zu kennen, subhanallah. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter im Vers, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Aber ihnen wurde nur befohlen, dass sie einen einzigen Ilah anbeten, Ibadah machen zu einem einzigen Ilah. لَا إِلَهَ إِلَّهُ. Es gibt kein Ilah außer ihm. Denn der Anbetung würdig ist, subhanahu amma yushrikun. Er ist erhaben über das, was sie ihm beigesellen, was sie Schirk machen. Guck mal, subhanahu amma yushrikun. Soll ich euch was sagen? Die deutsche Sprache ist eine kaputte Sprache. Guck mal, man kann dieses Wort Schirk nicht richtig aussprechen, beziehungsweise nicht richtig erklären. Was beigesellen, Bruder? Das trifft es eigentlich nicht ganz. Er ist erhaben über das, was sie ihm beigesellen zur Seite stellen. Ist der Vers verstanden? Warum wurde dieser Vers herabgesandt? Bevor wir das machen, möchte ich inshallah auf ein paar Punkte im Vers hinweisen. Hört zu, inshallah. Das erste ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt über einige Leute, sie haben sich Herren außer Allah genommen. Hier sind Leute, warum das so ist, werden wir gleich verstehen, aber hier sind auf jeden Fall Leute, die haben sich Herren außer Allah genommen. Subhanahu wa ta'ala. Das, was sie zu Herren genommen haben, sind Schriftgelehrten, Mönche und ein Prophet, subhanallah, Isa alayhi salam. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Ihnen wurde sie nur befohlen, dass sie den einen einzigen Ilah, einen einzigen Gott anbeten. Also hier sehen wir, diese Leute beten jemand anderes an außer Allah. Das ist das Zweite, was wir vom Vers verstehen. Tamam? لَا إِلَهَ إِلَّهُ. Es gibt keinen Gott außer ihn. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala am Ende, das ist das Dritte, was wir verstehen. سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah ist erhaben über das, was sie ihm beigesellt. Und diese Leute sind Mushriks. Guck mal, sie beten jemanden an, tamam? Sie machen Ibadah und Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die, dass das Mushrik sind. Das sind Sachen, die wir aus dem Vers verstehen müssen. Tamam? Jetzt lesen wir mal den Offenbarungsgrund von diesem Vers. An Adi ibn Hatim. Es wird überliefert von Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu. Möge Allah mit ihm barmherzig sein. Annahu lamma balagathu da'watu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Als ihn die Da'wa von Rasulullah alaihi wasallam erreicht hat, farra ila Sham. Er ist abgehauen nach Sham, nach Syrien. Okay? Wa kana qad tanassara fil Jahiliyyah. Und er ist in seiner Jahiliyyah Christ geworden. Also er haut ab, bevor er den Propheten mitbekommt. Das ist wichtig. Also er kriegt gar nicht so richtig mit, was der Prophet erzählt hat. Und er haut ab nach Sham. Und er wird Christ. Wa usirat ukhtuhu wa jama'atun min qawmihi. Seine Schwester und eine Gruppe von seiner Nation werden gefangen genommen von den Muslimen. Okay? ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها. عليه السلام hat seine Schwester dann richtig gut behandelt und ihr Geschenke gegeben. Warum? Damit sie Muslima wird. Und das auch später passiert, subhanallah. Seine Schwester hat sich ergeben. فرجعت إلى أخيها. Tamam? Sie ist dann zu ihrem Bruder gegangen, zu Adi ibn Hatim gegangen. وَرَغَبَتْهُ فِي الْإِسْلَامِ وَفِي الْقُدُومِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Und sie wollte, dass er sich dem Islam ergibt und dass er zu Rasulullah s.a.w. kommt, damit er ihn kennenlernt. فَقَدِمَ عَدِي الْمَدِينَةِ. Darauf, dass seine Schwester das gemacht hat, ist Adi nach Medina gekommen. Also er hat das tatsächlich akzeptiert, dass er zu Rasulullah s.a.w. kommt. Wichtig ist, er ist noch kein Muslim. Okay? وَكَانَ رَئِيسًا فِي قَوْمِهِ الطَّيْ. Und er war Kopf von seiner eigenen Nation, die heißen طَيْ. Okay? Er gehört dieser Dingens an. Gruppe. وَأَبُوهُ خَاتِمْ الطَّائِ الْمَشْهُورِ بِالْكَرَمْ. Und sein Vater ist Khatim al-Ta'i und er ist berühmt, dass er jömert ist. Wie sagt man jömert auf Deutsch? Großzügig. Er ist berühmt mit Großzügigkeit. Okay, das ist sein Vater. فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُدُومِهِ. Und die Leute haben angefangen, über Adi zu reden, dass er gekommen ist. Adi ist gekommen. Okay, das ist eine große Sache. فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Er tritt ein bei Rasulullah alaihi wasallam wa fi unuqi adi salibun min fidda. Und er hat so ein Kruzifix aus Silber. Okay? Er kommt mit einem Kruzifix. Was sehen wir? Er ist noch kein Muslim. Okay? Und faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aya. Und alaihi wasallam hat diesen Vers vorgelesen. Sie haben ihre Schriftgelehrten, ihre Mönche und Sohn der Maria, Messias, zu Herren genommen, außer Allah. Qal. Er hat gesagt, faqultu. Ich habe gesagt, also Adi sagt das. Hört genau zu. Innahum lam ya'buduhum. Sie haben doch ihn, sie gar nicht angebetet. Guck mal, Adi widerspricht dem Vers, den Rasulullah vorliest. Und Allah hat was gesagt? Sie haben sich ihre schriftgelehrten Mönche zu Herren genommen. Was versteht jetzt Adi von diesem Herren nehmen? Anbetung. Verstehst du? So habe ich es auch verstanden. Und er widerspricht ihm. Zweifellos, sie haben sie nicht angebetet. Okay, wir werden andere, inshallah, Offenbarungs Dingens, Gründe noch vorlesen. Aber hört mal zu, was Rasulullah a.s. sagt. Faqal, bala, doch haben sie. A.s. sagt, doch haben sie. Innahum harramu alayhimul halal. Sie haben das für verboten erklärt, was für sie erlaubt war. Yani das halal für haram erklärt. Wa ahallu lahumul haram. Und haram, yani das, was verboten ist, für erlaubt erklärt. Andersrum, subhanallah. Fattaba'uhum. Und sie haben ihnen gefolgt. Sie haben ihnen gehorcht. Ittiba gemacht. Okay? فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ. Das ist ihre Anbetung, also das ist ihre Ibade zu diesen Leuten. Sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ist alaihi wasallam nicht der beste Mufassir des Korans? Sallallahu alaihi wasallam. Es gibt keinen besseren über ihn, okay? Jetzt überlegt, alaihi wasallam beschreibt dieses Herrennehmen. Wie kann man sich einen Herren nehmen außer Allah subhanahu wa ta'ala? Eine Sache ist folgendes. Wenn jemand etwas Verbotenes für erlaubt erklärt, was Allah nicht erlaubt hat. Oder andersrum, etwas Erlaubtes für verboten erklärt, Haram zu Halal, Halal zu Haram. Wenn du dieser Person gehorchst, du hast ihn als Herrn genommen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Na'uz billah. Und wer das macht, diesen Leuten gehorcht, wir haben gerade im Vers gesehen, er hat Ibadah zu diesen Leuten gemacht. Wal'iyadhu billah. Ohne das zu merken. Guck mal, Adi weiß nicht, dass das Ibadah ist. Woher wissen wir das? Er widerspricht ihm. Würde er widersprechen, wenn er wüsste, dass das Ibadah ist? Nein, würde er nicht. Guck mal, er widerspricht ihn. Er akzeptiert das nicht. Und trotzdem sagt Subhanahu wa ta'ala am Ende des Vers, Subhanahu amma yushrikun. Er ist erhaben über das, was sie ihm beigesellen, was sie Schirk machen. Ya'ni, die Unwissenheit von Adi ist keine Entschuldigung für sein Schirk. Das ist auch eines der eindeutigsten Verse über das Thema, dass Unwissenheit keine Entschuldigung im großen Schirk ist. Wenn es wäre, dann wäre es doch Entschuldigung für Adi, radiallahu anhu. Dann lesen wir weiter. Es ist nicht der einzigste Offenbarungsgrund. Es gibt noch ein paar. Tamam? وَهَكَذَا قَالَ حُزَيْفَةُ إِبْنُ الْيَمَانِ. Huzayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, er hat das genau so gesagt. وَأَبْدُ ibn Abbas und Abdullah ibn Abbas. وَغَيْرُهُمَا مِنَ التَّفْسِيرِ. Und andere von dieser Tafsir vom Vers haben das genauso gesagt. Okay? Dann sagen die folgendes. إِنَّهُمْ اِتَّبَعُوهُمْ فِيمَا حَلَّلُوا وَحَرَّمُوا. Sie haben ihnen gehorcht, in dem, was sie verboten gemacht haben, ihre Gesetze erlassen haben, dass das verboten ist, oder dass sie Gesetze gemacht haben, dass es erlaubt ist. Tamam? Guck mal, hier ist sehr schön, jetzt in dem zweiten, was ich vorgelesen habe, von Huzaifa radiallahu anhu, er redet gar nicht, dass sie das machen, was Allah für verboten erklärt haben zu Halal oder das, was Allah erlaubt hat zu Haram. Nein, er sagt, unabhängig davon, wenn jemand unabhängig von Scharia Gesetze erlässt, verboten erklärt, erlaubt erklärt, das ist auch Kufur. Das müsst ihr auch verstehen. Das ist eine andere Sache. Das ist sehr detailliert. Folgendes meine ich. Zum Beispiel, es gibt eine Sache, das ist in Scharia gar nicht verboten. Tamam? Es ist nicht verboten in Allahs Religion. Aber jemand macht das für erlaubt, unabhängig von Allahs Religion. Das ist auch Kufur. Ich gebe euch ein Beispiel. Jemand, der verheiratet ist und Zina macht, was ist seine Strafe? Er kriegt Had. Tamam? Er kriegt Rajim. Ist nicht so? Ist so. Jetzt überleg mal, in Deutschland machen die das Gesetz. Jeder, der unzüchtig wird, der Zina macht, die machen ein Rajim. Aber die machen das nicht von Islam. Sie machen das von sich. Ach, das ist auch Kufur. Auch wenn sie das Gleiche sagen, was Allah sagt, aber sie machen das unabhängig von Allah, das ist auch Kufur. Sie müssen Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sache sich beugen und das genauso sagen, wie Allah es macht. Und Scharia als Quelle nehmen. Okay? Dann sagt As-Suddi im Tafsir von diesem Vers, Istansahu al-Rijal. Sie haben sich von Männern beraten lassen. Istansahu al-Rijal bedeutet genau das. Also, sie haben sich nicht beraten mit Koran, sie haben sich nicht beraten mit Sunna, beziehungsweise sie haben sich nicht beraten mit dem, was Allah herabgesandt hat. Sie haben sich beraten lassen von Männern. Ist Folgendes gemeint. Das, was die Männer gesagt haben, sie haben dem blind gefolgt, ohne zu recherchieren. Okay? وَتَرَكُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ und haben Allahs Buch hinter sich geworfen und Allahs Buch verlassen, subhanallah. Wer das macht, achi, wer Allahs Gesetz nicht akzeptiert, Allahs Buch zur Seite macht und sich Leute nimmt und denen blind folgt, Wallahi, sind genauso Mushriks wie in diesem Vers Adi, bevor er Muslim geworden ist. Ist überhaupt kein Unterschied. Okay? Es gibt, das war jetzt von Ibn Kathir, was ich gelesen habe. Es gibt noch einen Überlieferungsgrund von Imam At-Tabari, was er überliefert. Er kommt bei Rasulullah a.s.w. rein. Und hier sagt er, ich habe einen Kruzifix, hatte ich aus Gold. Okay? Faqala a.s.w. hat gesagt, Ya Adi, ey Adi, itra hadha al-wathan an unuqik. Wirf diese Götze weg von deinem Nacken, diese Kruzifix, okay? قَالَ فَتَرَحْتُهُ Er sagt, ich habe es weggeworfen, als Rasulullah das gesagt hat. وَإِنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ الْبَرَاءَ فَقَرَأَ هَذِي الْآيَةِ Und als ich bei ihnen reingegangen bin, hat er von Sura Bara'a, yani Sura Tauba, diesen Vers vorgelesen. Sie haben sich ihre Schriftgelehrten und Mönche zu Herren genommen. قَالَ قُلْتُ Ich habe gesagt, Ja Rasulullah, O Gesandter Allahs, إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ Wir haben keine Ibadah zu ihnen gemacht. Guck mal, Adi bekräftigt das, subhanallah. Faqal, alayhi wasalam, sagt, alayhi yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu. Haben sie nicht das für verboten erklärt, was Allah für erlaubt erklärt, und ihr habt das auch für verboten erklärt? Und andersrum, wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Und sie haben das für erlaubt erklärt, was Allah für verboten erklärt hat, und ihr habt das auch so akzeptiert? Qultu bala, ich habe gesagt, doch, so war es. Und dann sagt alayhi wasalam, fatilka ibadatuhum. Das war ihre Ibadah. Ist eindeutig, ne? Es gibt noch mehr, aber ich lese jetzt nicht alles vor. Guck mal, in einer anderen Überlieferung sagt er, ich habe gesagt, Ja Rasulullah, imma innahum lam yakunu yusalluna lahum. Ja Rasulullah, sie haben nicht Gebet zu ihnen gemacht. Guck mal, wie versteht der Ibadah? Genauso wie die Leute heute Ibadah verstehen, subhanallah. Yani, solange ich mich nie von niemandem niederbeuge, zu ihnen hinbete, nicht sage, dass er mein Ilah ist, nicht sage, dass er mein Rabb ist, ist er nicht mein Rabb. Nein, so ist das nicht. In einer Sache, wo jemand Gesetz gibt, Musharri'a ist, Tashri'a macht, wenn du ihm folgst, so hast du ihn angebetet. Okay? Und Huzaifa radiallahu anhu sagt das in einer anderen Überlieferung auch. Sie fragen, Akanu ya'budunahum, haben sie sie angebetet? Ja, diese Herren nehmen. Haben sie angebetet? Er sagt, la, nein. Kanu idha ahallu lahum shay'an istahallu. Wenn sie was für erlaubt erklärt haben, so haben sie es für erlaubt erklärt. Und wenn sie was für haram erklärt haben, haben sie es auch für haram erklärt. Also blind gefolgt. Okay? Kein Problem, ne? Yani, in diesem Vers eigentlich Adi, radiallahu anhu, der später Muslim geworden ist, Sahaba geworden ist, sogar einer der Großen, der Sahaba wird, ist eigentlich der Wähler. Also wenn wir das auf heutigen Tag übertragen, warum? Adi hat diese Gesetze nicht erlassen. Er hat diesen Gesetzen gefolgt. Das sind jetzt zwei Paar Schuhe, wie müssen wir wieder verstehen. Yani, Bruder, die Leute, die Gesetze erlassen, sie behaupten von sich, dass sie Götter sind. Hasha wa kella. Sie behaupten von sich, dass sie Götter sind. Und die Leute, die denen folgen, beziehungsweise sie wählen, in demokratischen Stimmen, in demokratischen Wahlen ihre Stimme diesen Leuten geben, haben sie sie angebetet. Ja? Und was auch wichtig ist, zum Beispiel, wie vielter Vers ist das in Surah Taube? 31. Was ist der 30. Vers? Achi, wir müssen den Koran richtig schön verstehen. Der Koran ist so schön, Allahu Akbar, möge Allah uns richtig verstehen lassen. Guck mal, ein Vers davor sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرِ ibn Allah. Die Juden haben gesagt, Uzair ist Sohn von Allah. وَقَالَتِ النَّصَارَى مَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ Die Christen haben gesagt, Messias, yani Isa a.s. ist Sohn von Allah. Hasha wa kella. Warum kommen diese Verse hintereinander? Guck mal, in einem Vers, Allah subhanahu wa ta'ala einen Sohn bezichtigen, direkt ein Vers weiter, nur ein, nicht zwei, ein Vers weiter, dass man sich Herren nimmt, wenn man den blind folgt in Gesetzgebung. Allahu a'alam, Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Achi, was bei Allah ist, dass du ihm einen Sohn beigesellst, so wie das Kufr ist, so wie das Schirk ist, so wie das keine Entschuldigung hat, hat das auch keine Entschuldigung, wenn du Leuten folgst, die Gesetzgebung, außer das machen, was Allah subhanahu wa ta'ala gesandt hat. Wallahu a'alam. Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Okay? Und heute, subhanallah, sehen wir Folgendes. Die Leute schmücken richtig diese zu Wahlen gehen. Das ist doch unser Recht, das ist doch unser demokratisches Recht. Wir müssen doch wählen gehen. Sollen nicht die Kuffar an die Macht kommen? Ja, ne, dann kommen ja Leute, die sind noch schlimmer. Wie sollen wir dann Islam verbreiten? Und wir dürfen doch die Seite wählen, Ahwanu Sharrain, als ob diese Qaida in großen Schritt gelten würde. So, weißt du, was ich meine? Das ist nicht neu. Guck mal, ich lese euch ein Tafsir von diesem Vers vor, subhanallah. Das hat mich, wallah, das ist ajib. Ibn Abbas, guck mal, das ist sein Tafsir in diesem Vers. Er liest diesen Vers vor. Sie haben sich ihre Schrift gelehrt und Mönche zu Herren genommen. Er sagt, يَقُولْ وَزَيَّنُ لَهُمْ طَاعَتُهُمْ. Ihnen zu gehorchen, wurde denen ausgeschmückt. Subhanallah. Ach, das ist nicht neu. Dass den Leuten das ausgeschmückt wird, so richtig schön gemacht wird, das ist doch das Normalste auf der Welt. Ja, Bruder, du musst ja nicht wählen gehen, aber lass mal die Leute, die wählen gehen, in Ruhe. Nein, Achi. Wallahi, nein. Dass die Leute sich Herren nehmen, außer Allah subhanahu wa ta'ala, das wird den Leuten richtig schön geredet. Na'uzu billah. Möge Allahs Wille uns bewahren. Das war unser erster Beweis. Jetzt kommen wir zum zweiten Beweis, inshallah. In Surah Shura, Vers 21. Da sagt unser Herr, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَاءُ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Oder haben sie sich Nebengötter genommen oder andere Teilhaber genommen, außer Allah, die ihnen Gesetze erlassen, die ihnen Gesetze aus der Religion erlassen, مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ, was Allah nicht erlaubt hat. Dieser Vers ist gewaltig. Das werden wir gleich im Tafsir merken, subhanallah. Yani von diesem Vers verstehen wir Folgendes. In Sachen, wo Allah etwas nicht erlaubt hat, dass jemand Gesetze erlässt. Wenn das jemand macht, der hat wieder, so wie wir das gerade gesagt haben, von sich behauptet, na'uzu billah, dass er ein Ilah ist, dass er ein Gott ist. Ja? Und die Leute, die denen folgen, diesen Leuten folgen, haben sie, na'uzu billah, zu Teilhaber aus Allah subhanahu wa ta'ala genommen. Genau das sagt dieser Vers aus. Okay? Guck mal, Ibn Kathir sagt, ey, er macht jetzt Tafsir von diesem Vers, هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم. Das sind Leute, yani Leute, die sich andere Götter neben Allah genommen haben, andere Teilhaber neben Allah genommen haben, sind Leute, sie folgen nicht dem, was Allah dir herabgesandt hat von der richtigen Religion, von der rechten Religion. Verstehen wir das? Ist kein Problem, ne? بل sondern was machen sie? يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس. Sie folgen den Satan von den Menschen und von den Dschins. Ja, die lassen Religion zur Seite, das, was Muhammad a.s. gebracht hat. Folgen nicht Muhammad a.s., sondern folgen dem, was Allah nicht erlaubt hat. Folgen ihren Shaitanen, subhanallah. Jetzt sagt er, jetzt gibt er, erklärt er das. Min tahrimi ma harramu alayhim. Sie folgen Verbotenes, was eigentlich für sie gar nicht verboten war. Ja, etwas hat Allah subhanahu wa ta'ala gar nicht verboten erklärt. Und die Satan haben denen jetzt Gesetze gemacht. Dann merken wir auch, die Gesetzgeber heute sind auch Shayatin, subhanallah. Dann gibt er ein Beispiel. Min al-bahirati wa sa'ibati wa al-wasilati wa al-hami. Das sind zum Beispiel so Bartel-Gedanken, die die Quraysh hatten in Vorzeit, in Jahiliyyah-Zeit. Sie haben zum Beispiel gesagt, wenn ein Kamel so und so viel gebärt und das fünfte Kind, also das fünfte, was gebärt wird, ist männlich, dann darf man das nicht mehr schlachten. Also haben das für sich selber haram erklärt, verboten erklärt. Hat Allah sowas gesagt? Nein, sie haben sich selber das für verboten erklärt. Und guck mal, wer das macht, subhanallah, in einer Sache sogar, wo es um Kamel geht, egal was das ist, wenn es ein Gesetz von Allah ist, was Allah nicht erlaubt hat, wer jemand diesbezüglich befolgt, hat ihn andere Gott neben Allah genommen. Wal-iyadu billah. Tamam? وَتَحْلِيلِ الْمَيْتَةِ وَالْدَّمِي وَالْقِمَارِ. Oder hat ihnen erlaubt, Allah gar nicht erlaubt hat, zum Beispiel Blut. Blut ist verboten. Wir können kein Blut trinken. Oder zum Beispiel totes Tier, das stirbt von alleine. Darfst du das essen? Nein. Da diesbezüglich kommt noch ein Vers. Ja, oder Dinges, Qumar, Glücksspiel. Hat Allah das nicht verboten? Hat verboten. Die haben das für erlaubt erklärt. Okay? إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة. Oder genau so Sachen, so solche Irrleitung oder Unwissen des Falsches haben die den Leuten was gegeben, ach, eingegeben und die Leute haben denen gefolgt. التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم. Und die haben diese Leitsachen in Jahiliya selbst erfunden. Allah hat ihnen das nicht gesagt. Ach, ist Demokratie nicht vom Menschenverstand erfunden? Ist genau das Gleiche. Ja, ob das der Bedawi in der Wüste ist, vor Rasulullah's Zeit, der Gesetze, was Allah nicht herabgesandt hat, über Kamele zum Beispiel macht, so wie er oder derjenige, der ihnen folgt, Muschrik ist, ist derjenige, der heute Demokratie folgt, genauso Muschrik. Ist gar kein Unterschied. Okay? من التحليل والتحريم. يعني verboten erklären oder erlaubt erklären. والعبادات الباطلة. Oder, subhanallah, falsche gottesdienstliche Handlungen. Auch wenn das eine Ibadah ist, was du für Allah machst, was du zu Allah machst, wenn das nicht von Allah gekommen ist und du machst das, ist nicht erlaubt. Allah hat das nicht erlaubt. Okay? وأقوال الفاسدة. Oder falsche Aussprüche. Egal was das ist. Wenn das erfunden ist, ohne das, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat, egal wer das macht, auch wenn du das mit guter Absicht machst, das wird nicht akzeptiert. Dieser Vers sagt das aus. Imam al-Tabari sagt folgendes über diesen Vers. هؤلاء المشركين بالله. Diese Götzendiener, die Allah was beigesellt haben, diese Mushriks, die Allah was beigesellt haben, haben sie شركاء في شركهم وضلالاتهم, haben sie ihre Götzendienerei und in ihren Irrleitungen Teilhabe außer Allah, Nebengötter außer Allah. Jetzt hat er erstmal Hukum gegeben, jetzt sagt er, warum er diese Hukum geht. Jetzt liest er den Vers von, dann sagt er, ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه. Sie haben im Dien, in der Gesetzgebung, ihnen was erlaubt erklärt, Gesetze gemacht, erfunden, was Allah nicht erlaubt hat, dass sie es machen dürfen. Ist dieser Vers verstanden? Aber yani, wir verstehen von diesem Vers folgendes, Achi. Wer jemanden folgt, der Allahs Gesetzen zuwider Gesetze erlässt, was Allah nicht erlaubt hat, er hat ihn angebetet. Anlatabildim? Tamam. Das war jetzt der zweite Beweis. Jetzt haben wir noch einen dritten. Eigentlich, wir haben viel mehr Beweise, aber das sind so die berühmtesten, deswegen reicht das, denke ich. Surah An'am, Vers 121. Surah An'am, Vers 121. Bevor wir den Vers lesen, möchte ich inshallah den Offenbarungsgrund vorlesen, damit das richtig schön sitzt. Ikrima radiallahu anhu, er sagt, inna mushriki Quraysh katabu Faris ala Rum. Er sagt, die Quraysh haben Faris, yani Iran, und über Rom sie angeschrieben, haben Brief geschrieben, und zwar über Folgendes. Wie können wir Muhammad besiegen? Alayhi salam. Yani sagt uns was, was wir machen können. Wa katabahum Faris. Iran schreibt ihn zurück. Wa kataba Farisu ila al-mushriki Quraysh. Und diese Iraner, achi, diese Feueranbeter, sie schreiben Quraysh an. Die Mushrik aus Quraysh, die Feinde von Rasulullah alayhi salatu wasalam. Anna Muhammadan wa ashabahu yaz'amuna annahum yattabi'una amrallah. Muhammad und seine Freunde, sie behaupten, dass sie Allahs Wort folgen, dass sie Allahs Befehl folgen. Fama dhabaha Allahu bi sikkinin min dhahab. Das, was Allah mit seinem eigenen goldenen Schwert, eigene goldene, wie sagt man Sikkin auf Deutsch, Messer, schlachtet, فلا يأكله محمد وأصحابه. Muhammad und sein Gesandter essen das nicht, das, was Allah selber geschlachtet hat. Ja, hier reden die über Tiere, die von selbst gestorben sind. Ja, da ist zum Beispiel ein Tier, eine Ziege auf dem Berg, ist von selbst gestorben. Ja, die sagen, warum isst ihr das nicht? Und dann sagen die weiter, وما ذبحوه هم يأكلون. Aber das, was sie selbst schlachten, das essen sie. Tamam? فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Die Mushrik haben das zu Ashab von Rasulullah a.s. geschrieben. Also warum macht ihr das so? Das, was Allah selbst schlachtet, isst ihr nicht, aber das, was ihr selbst schlachtet, isst ihr. فَوَقَعَ فِي أَنفُسِ نَاسٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ مِّنْ ذَلِكَ شَيْءٌ. Subhanallah. Sagt, in einigen von den Muslimen Herzen ist dadurch etwas entstanden. Denn sie haben ein Fragezeichen bekommen. Wenn du jetzt rein so von Logik rangehst, ist das logisch so. Bruder, das, was ich töte, esse ich, aber das, was Allah tötet, esse ich nicht. Tamam? فَأَنزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هذه الآية. Allah Azzawajal hat diese آية herabgesandt, subhanallah. Okay? Naam. Dann lesen wir jetzt den Vers vor. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Ist nicht von dem, worauf Allahs Name nicht ausgesprochen worden ist. Okay? Yani, auch wenn dir das logisch vorkommt, Islam ist nicht Logik. Islam ist, dass du dich hingibst. Dass du das befolgst, was Allah befohlen hat, subhanallah. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Das ist eine offenkundige Sünde. Okay, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. Zweifellos, die Shayatin, die Satane, geben ihren Freunden ein, dass sie sich mit euch streiten sollen. Ist Folgendes gemeint. Ist das doch. Das ist doch Israf. Das soll nicht von selbst verkommen. Ja. Stellt euch mal vor, 1500 Jahre vorher in der Wüste gibt es kaum zu essen. Das ist schon herbe Fitne, dass man das nicht isst, okay? Guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. وَإِنْ أَتَحْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Wenn ihr ihnen folgt, so seid ihr Muschriks. Zweifellos. Ohne jeden Zweifel seid ihr Götzendiener, subhanallah. Warum? Und Allah subhanahu wa ta'ala redet hier über die Sahaba, subhanallah. Sagt, wenn ihr das befolgt, wenn ihr in dieser Sache gehorcht, ihr seid Götzendiener, ihr seid Muschriks. Warum? Folgendermaßen. Es geht hier oberflächlich eigentlich nicht um das Fleisch. Es geht darum, hier gibt ein Gesetz von Allah. Und Allah hat totes Tier für verboten erklärt. Und wenn Allah etwas für verboten erklärt hat und die Quraysh sagen, nö, das ist gar nicht verboten, das ist erlaubt. Wenn du denen in dieser Sache folgst, sogar wenn du Umar bin Khattab bist, sogar wenn du Abu Bakr as-Siddiq bist, radiallahu anhum, oder wenn du Ali bist, wenn du Uthman bist, radiallahu anhum ajma'in, wenn du in einer einzigen Sache nur, Leuten folgst, die nicht mit dem regieren, was Allah herabgesandt hat, oder das, was Allah für erlaubt erklärt hat, für verboten erklären, oder andersrum, du bist ein Muschrik. Und guck mal, das kommt mit Ta'kid, innakum, wa in atahtumuhum, innakum la mushrikun. Wenn ihr ihnen gehorcht, zweifellos, ihr seid Götzendiener. Hanne, ich frage folgendermaßen Leute, die noch so ein bisschen Ehrlichkeit im Herzen haben. Kann Allah subhanahu wa ta'ala noch eindeutiger sprechen? Subhanallah, ja, noch eindeutiger geht doch dieser Hukum nicht. Allahu Akbar. Okay? Und hier ist subhanallah Folgendes wieder. Die Quraysh, die diese Hukum geben, werden in diesen Versen nicht erwähnt. Allah spricht mit den Sahaba. Wenn ihr den befolgt, so seid ihr Mushriks. Guck mal, das war bei Adi ibn Hatim genauso, radiallahu anhu. Die Schriftgelehrten und die Mönche, über deren Hukum Allah subhanahu wa ta'ala hat gar nicht gesprochen. Warum? Eindeutig. Darüber braucht man eigentlich gar nicht zu reden. Subhanallah. Diese beiden Verse beweisen Folgendes. Die Leute, die Musharri' sind und die Leute, die denen folgen, subhanallah, sind im Hukum gleich. Ist kein Unterschied zwischen denen. Yani, wenn du nur bei ein einziger Hukum schon raus bist aus dem Islam, was ist denn zum Beispiel mit den Tawarit, wie zum Beispiel in unserem Staat? Die machen eine komplette Gesetzgebung von vorne bis hinten nicht einmal, dass sie Allah gehorchen. Subhanallah. Ajib, achi. Okay? Und ich sage das nochmal, achi, das gilt für alle Länder, die mit Demokratie regieren. Sei es Türkei, sei es Irak, sei es Iran, sei es Syrien, sei es Mısır und Palästin mit Hamas ist genau im Hukum gleich. Gibt keinen Unterschied zwischen diesen Leuten. Okay? Das war jetzt, was Tashri' angeht. Okay, wir haben ja noch gesagt, das sind Laizisten, das sind Demokraten. Die haben zwar Ta'wil für sich, er sagt, ich bin selber nicht Laizist, aber mein Staat ist Laizist. Du regierst doch diesen Staat. Wie kann man sich davon lossagen, subhanallah? Und er sagt zum Beispiel auch, wir sind zu allen Religionen gleich entfernt. Ach, allein dieser Ausspruch reicht als Kufr für eine Person. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Wer sich eine andere Religion nimmt, außer Islam, es wird von ihnen niemals akzeptiert. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und er wird in Akhira zu den Verlierern gehören. Subhanallah. Allahu Akbar. Und guck mal, die Gelehrten, was sie in dieser Sache sagen. وَمَعْلُومٌ بِالْإِضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ بِإِتِّفَاقِ الْجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. Und es ist von Darurata Diniya, yani das, was man zweifellos von Islam wissen muss, mit Konsens von allen Muslimen, أن من سوغ اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Wer erlaubt, yani سوغ تسويع, so erlaubt, leicht machen. Wer es leicht macht, dass man eine andere Scharia befolgt, außer das von Muhammad صلى الله عليه وسلم, فهو كافر. Und diese Person ist ein Käfer. Okay? Wer es nur erlaubt, er muss das noch nicht mal als Gesetz erlassen, subhanallah. Wer sozusagen eine Tür aufmacht und er sagt, Das ist von Darurata Diniya, das, was man wissen muss von der Religion. Okay, Brüder? Und er sagt zum Beispiel auch noch, nächste, ich gehe nicht zu sehr ins Detail an, ich denke, bis jetzt ist es verstanden. Als er zum Beispiel nach Ägypten gegangen ist, die fragen ihn so, möchten Sie mit Scharia regieren? Er sagt, nein, in meinem Parteiprogramm, wir möchten nicht mit Scharia regieren. Er sagt, wir sind laizistisch, Türkei ist laizistisch, deren Gesetzgebung wurde 1923 beschlossen, das wird auch so bleiben. Er sagt auch, ich empfehle euch auch, dass ihr mit Demokratie-Laizismus regiert. Überlegt mal. Denn es reicht nicht, dass er Käfer für sich ist. Er will auch noch andere Leute mit in Jahannam mit sich nehmen. Subhanallah. Und Brüder, das ist zum Beispiel eine Sache, was für ihn gilt und für alle anderen Staaten auch. Guck mal, alles das, was wir bis jetzt vorgelesen haben. Überlegt mal, wir haben jetzt schon eine Stunde gesprochen. Wenn nicht wäre, dieser Vers reicht trotzdem für deren Kufr. Achi, sie haben mit Kuffar zusammen gegen Muslime gekämpft. Das reicht für ihre Kuffar, für ihren Hukum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu, o ihr Gläubigen, La tattachidhu al-Yahuda wal-Nasara awliya, nehmt nicht die Christen und Juden zu Schutzherren. Awliya. Okay? Ba'duhum awliya u ba'd. Sie sind aneinander Freunde, aneinander Schutzherren. Wama yatawallahum minkum, fa'innahum minhum. Wer von euch sie zu Schutzherren nimmt, er ist von ihnen. So eindeutig ist es. Was heißt dieses Tawalli? Darüber müssen wir auch kurz sprechen. Er kann sich sagen, ja, darf ich jetzt keinen christlichen Freund haben? Darüber geht es nicht. Diese Tawalli ist folgendes. Gegen Muslime Kuffar zu helfen. Wenn du gegen Muslime arbeitest und du hilfst damit, Kuffar und Muschliks, das ist Tawalli. Ja, hier geht es nicht darum, einer ist zum Beispiel mit seinem Auto stehen geblieben und du hilfst ihm, dass das Auto wieder anspringt. Das ist mit Tawalli nicht gemeint. Tawalli ist folgendes. Wenn du gegen Muslime arbeitest, im Sinne von, wenn du gegen sie aussagst, wenn du gegen sie schreibst, gegen sie planst und du hilfst den Kuffar dabei, das ist Tawalli. Und Allah sagt, wer das macht, er ist von ihnen. Okay? Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Allah leitet nicht den Qawm der Ungerecht. Okay? Das Volk der Ungerecht. Guck mal, das macht Allah subhanahu wa ta'ala so eindeutig. Wer gegen Muslime arbeitet, Bruder, er ist von den Kuffar. Hukmuhum, hukmuhum. Deren Hukm ist genauso wie deren Hukm. Okay? Das sagt zum Beispiel, das ist in Surah Nisa, glaube ich, ne? Kann ich später gucken, inshallah. Und das sagt zum Beispiel Ibn Taymiyyah, rahimahullah, über die Leute, die mit den Tataren zusammenarbeiten. Schaut mal, was er sagt. وَكُلُّ مَنْ قَفَزَ إِلَيْهِمْ مِنْ عُمَرَاءِ الْعَسْكَرِ وَغَيْرِ الْعُمَرَاءِ. Er sagt, alle von den Soldaten, die zu ihnen gegangen sind, zum Helfen, sei es egal, ob es Soldaten von der hohen Etage oder von unten, unwichtig, فَحُكْمُهُ حُكْمُهُمْ. Sein Hukum ist genauso wie deren Hukum. Yani so wie die Kuffar sind, er ist auch ein Käfer. Und jetzt hört mal zu, was er sagt. Subhanallah. وَإِذَا كَانَ السَّلَفُ قَدْ سَمَعُوا مَانِيَ الزَّكَاتِ مُرْتَدِّينَ. Und wenn Salaf, die Leute, die Zakat nicht gegeben haben, von Murtads erklärt haben, dass sie aus dem Islam raus sind, Subhanallah, مَعَ كَوْنِهِمْ يَسُومُونَ وَيَوْصَلُّونَ. Und obwohl sie gebetet haben und gefastet haben, haben die Salaf sie trotzdem für Murtadin erklären, وَلَمْ يَكُونُوا يُقَاتِلُونَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ. Obwohl sie doch gegen Muslime nicht gekämpft haben. Subhanallah. فَكَيْفَ بِمَنْ سَارَ مَعَ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَاتِلًا لِلْمُسْلِمِينَ. Wie ist dann Hukum von den Leuten, die mit Allahs Feinden zusammen gegen Allah und seinen Gesandten kämpfen? Subhanallah. Guck mal, Ibn Taymiyyah, möge Allah mit Imam barmherzig sein. Er sagt dann weiter in diesem Ausspruch, wenn diese Tataren kommen, diese Mongols kommen und sie regieren, er sagt, sie werden nichts von Islam übrig lassen. So wie heute nichts mehr von Islam übrig geblieben. Er sagt, die Salaf haben die Leute, die Zakat nicht gegeben haben, als Murtad bezeichnet. Was würden sie denn über Leute sagen, die mit Allahs Feinden gegen Allah und seinen Gesandten gegen die Muslime kämpfen? Subhanallah. Okay, ja, das ist eindeutig. Ich denke, mehr brauche ich nicht zu sagen. Was machen denn diese Länder wie Türkei, Syrien, Ägypten, Pakistan, Irak, in NATO, Vereinigten Nationen. Was machen die da? Ist das nicht eine militärische Vereinigung? Und gegen wem haben sie gekämpft? Ja. Ach, sie haben gegen Muslime gekämpft. Ja, auch wenn sie, wenn sie mit dem regieren würden, was Allah herabgesandt hat, wenn sie vorher Muslime gewesen wären, wenn das islamische Staaten gewesen wären, sogar dann, nachdem sie mit Kuffar zusammen gegen Muslime gekämpft haben, würde das reichen, dass sie aus dem Islam raus sind. Okay? Zum Beispiel, wie viele Frauen und so hat er hier ausgeliefert in Türkei? Wisst ihr das? Von Uiguren und so? Tadschikistan, dies, das. Ach, ja, natürlich mit China zusammen. Allahu Akbar. Ach, möge Allah uns festigen. Und zum Beispiel, ich sage noch eine Sache über Ahmed Shakir, rahimahullah. Er hat über diese Sache auch gesprochen. Er redet, Allahu Alim, diese Fatwa ist entweder über Pakistan oder Indien. Über die Leute, die mit den Engländern zusammenarbeiten. Also die arbeiten mit den Engländern zusammen, aber nicht mit den Muslimen. Da? Nicht mit den Leuten, die sich zum Islam bekennen. Er sagt, أَمَّا التَّوَاعُنُ مَعَ الْإِنْجِلِيسِ. Wenn wir dazu kommen, den Engländern zu helfen, بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّعَوُنِ. Egal welche Art und Weise von Hilfe. Egal welche Art und Weise von Hilfe. Komm, er redet nicht nur von den Leuten, die kämpfen. Die Leuten, die den Engländern helfen. Okay? قَلَّ أَوْ كَثُرْ. Ob es viel Hilfe ist oder wenig. Okay? فَهُوَ رِدَّةُ الْجَامِحَ. Das ist ein offenkundiger Ritte. Und wenn er vorher Muslim wäre, ist er nicht mehr Muslim. Eindeutig. والكفر الصراح. Ein eindeutiger Kufr. Tamam? ولا يقبل فيه اعتذار. In dieser Sache wird keine Entschuldigung akzeptiert. Ach, gar nicht, ha? Yani gibt keine Entschuldigung, subhanallah. وَلَا يَنْفَعُ مَعَهُ تَأَوُّلُ. Und ihn wird auch ein Ta'wil, dass er ein Ta'wil hat, wird ihn hier kein Dingens geben, Feide geben. Okay? وَلَا يَنْجِ مِنْ حُكْمِهِ عَسَبِيَّةِ حَمْقَاءِ. Er sagt, wenn er das so hängengebliebene, nationalistische Art und Weise gemacht hat, im Sinne von, ich habe das für mein Land gemacht, er sagt, das wird ihm nichts bringen. Hat keinen Nutzen für ihn. وَلَا سِيَاسَةَ خَرْقَى. Oder er hat das für eine dumme Politik gemacht. Yani ich wollte meine Politik retten, mein Land retten. Keine Entschuldigung. وَلَا مُجَامَلَتُ هِيَ النِّفَاقِ. Er sagt, in dieser Sache gibt es keine Freundlichkeit. Yani in dieser Sache Freundlichkeit, es ist Nifaq, Heuchlerei. Yani lass doch kein Takfir auf die machen, ihr seid viel zu hart, übertreibt nicht, lass doch ein bisschen freundlich sein. Er sagt, wer in dieser Sache Freundlichkeit zeigt, er sagt, das ist Heuchlerei. Okay? سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَفْرَادٍ أَوْ حُكُمَاتٍ أَوْ زُعَمَاءٍ. Er sagt, es ist egal, ob das der Einzelne ist, ob das Regierungen sind oder ob das Reis, die Köpfe von einem Volk ist. Sei es der Emir oder sei es der Choban, sei es der Bauer auf dem Feld. Unwichtig. Tamam? كُلُّهُمْ فِي الْكُفْرِ وَالْرِدَّةِ سَوَاءٌ. Alle von ihnen sind im Kufr und Ritter gleich. Ajib, ne? Dann sagt er, إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَوْ أَخْطَى. Außer derjenige, der unwissend ist und Fehler gemacht hat. Wenn wir jetzt hier stoppen würden, was denkst du? Aber hier stoppt es nicht. Guck mal, er sagt weiter. Zum Beispiel, es kann jemand sein, der wirklich da drin ist. Er denkt wirklich von sich aus, ich mache was gut für die Muslime, aber er arbeitet mit denen zusammen. Jetzt redet er über die. Er sagt, außer derjenige, der unwissend ist und Fehler gemacht hat. Aber danach, ثُمَّ إِسْتَدْرَكَ أَمْرَهُ فَتَابَ. Aber hat dann seine Sache verstanden, dass er falsch gemacht hat und er muss danach Tauba machen. Okay? وَأَخَذَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ. Und er muss den Weg der Muslime nehmen. Nachdem er das verstanden, dass er Fehler macht, was muss er machen? Er muss Tauba machen, er muss den Weg der Muslime nehmen. فَأُولَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. Von denen wird vermutet, dass Allah ihnen vergibt. Okay? Aber mit welchen Bedingungen? In akhlasu min qulubihim lillah. Wenn sie von ihrem Herzen wirklich Ikhlas zu Allah subhanahu wa ta'ala haben, la lisiyasa wa la linnas. Aber nicht für Siyasa, nicht für die Politik und auch nicht für die Menschen. Guck mal, subhanallah, er bedingt die Tauba, also er knüpft die Tauba hier an Bedingungen. Er sagt, auch wenn jemand da drin ist, er ist so lange kein Muslim, bis er es verlässt, bis er Tauba macht, bis er sich dem Muslim anschließt und dass er danach Ikhlas zu Allah subhanahu wa ta'ala. Bruder, die Politiker, die heute regieren, können sie eine Tauba machen, ohne ihre Plätze zu verlassen? Nein! Das Erste, was der Sheikh hier sagt, sie müssen erstmal ihren Platz lassen. Er redet über hier Folgendes. Sagen wir mal, Erdogan sagt, ich will jetzt Tauba machen. Wie können wir seine Tauba akzeptieren? Darüber redet der Imam. Er sagt, er muss erstmal da raus. Ist er da raus? Nein, also gibt es auch keine Tauba. Angenommen, er geht da raus, er muss seine Sache verstehen, er muss Tauba machen, er muss sich den Muslimen anschließen und er muss danach Ikhlas haben. Ich frage euch, und Allah subhanahu wa ta'ala soll Zeuge sein über diese Frage. Wer von diesen Politikern hat das bis jetzt gemacht? Sagt mir einen einzigen. Diese Leute sind machtbesessen, Bruder. Denen geht es nicht um die Umma oder so. Die sehen nur zu, dass sie ihre eigenen Magen füllen, subhanallah. Und über die Leute in Deutschland will ich Folgendes sagen. Sie sollen Allah fürchten. Also ich meine diese angeblichen Prediger, die versuchen, Islam zu erzählen und reden über die Waqa in Türkei. Und sie haben gar keine Ahnung, was in Türkei abgeht. Guck mal, wir leben doch hier in der Türkei. Wir wissen doch viel besser, was hier Sache ist und was nicht. Jemand, der noch nie hier war, hat er das Recht, über dieses Land hier zu reden? Nein, die Salaf haben das nicht so gemacht. Die Leute sind von anderen Ländern gekommen und haben sie gefragt, ey Sheikh, was sagst du über eine Sache? Er sagt, frag die Schuyuch in eurem Land. Ich kann über euer Land nicht sprechen, subhanallah. Und guck mal, diese Leute in Deutschland haben gar keine Ahnung, was hier abgeht, aber wollen trotzdem darüber reden, subhanallah. Wallahi, das ist Gewalt bei Allah. Man muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und andere Leute, was ich am Anfang gesagt habe, sie sagen, ja, aber die Gelehrten aus Saudi-Arabien sagen nicht so, ila akhir. Guck mal, die Gelehrten aus Saudi-Arabien zum Beispiel, einer von denen, Albani, er ist ja zum Beispiel berühmt bei denen, die fragen ihn über Hukum von Saddam Hussein, auch ein richtiger Najis Tawud, okay? Die fragen ihn, er sagt, er ist ein Muslim. Und die Leute wundern sich, wie er ist ein Muslim. Er sagt folgendes, Bruder, hör zu. Er sagt, er hat Straßennamen nach Sahaba benannt. Subhanallah, Allahu Akbar. Bruder, guck mal, darüber muss man heulen. Yani überleg mal, er hat nichts mehr zu bringen. Yani seit wann ist das Anzeichen von Islam, dass man Straßennamen, Sahabennamen gibt, subhanallah. Allahu Akbar. Oder ich sage euch zum Beispiel auch noch eine Sache. Recherchiert das, ihr werdet das sehen. Die fragen mich Schuyuch zum Beispiel aus Saudi-Arabien, was ist Urteil des Fleisches in Deutschland? Also das, was die Ahli Kitab Güya geschlachtet haben. Die fragen eigentlich über das Fleisch, was bei Edeka und Aldi verkauft wird. Weißt du, was die sagen? Die sagen, ist halal. Die kennen die Ware nicht, das meine ich doch, darüber rede ich doch. Guck mal, die wissen nicht, was in Deutschland abgeht. Die haben keine Ahnung, dass das deutsche Volk nicht christlich ist. Die denken vom deutschen Volk, nur weil man das so kennt, dass das christlich ist und sagen, ist erlaubt. Aber sie wissen nicht, dass das Tier gar nicht mit Messer geschlachtet worden ist, also dass das nicht geschlechtet worden ist, dass das nicht mit Bismillah geschlechtet worden ist. Wissen die gar nicht, aber reden über diese Ware. Ist das so verstanden? Deswegen, Achi, man muss Allah fürchten. Man muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und in dieser Sache wird keiner eine Entschuldigung haben. Yani, wenn jemand jetzt kommt, ja Bruder, ist ja schön und gut, aber ich habe doch den Gelehrten gefolgt. Wenn jemand schuld ist, dann sind die schuld. Wir haben gerade im Beispiel, am Beispiel von Adi ibn Hatim radiallahu anhu gesehen, dass im großen Schirk, wenn du Gelehrten folgst, dass das keine Entschuldigung ist. Jeder muss seine Religion recherchieren. Du kannst niemandem blind folgen. Das, was du blind folgst, ist Koran und Sunnah. Okay? Und mit einer Sache möchte ich inshallah beenden. Brüder, guck mal, im Koran, wenn ihr die Prophetengeschichten liest, ihr werdet sehen, alle Propheten wurden bekämpft. Und es ist nie ein Prophet gekommen, der zum Tawhid eingeladen hat, wo die Leute danach gesagt haben, okay, wir akzeptieren. Das gibt es nicht. Alle Propheten wurden bekämpft. Jetzt will ich euch folgende Frage stellen. Die angeblichen Prediger in Deutschland leben alle ein gutes Leben und sie werden nicht bekämpft von diesem System. Das muss man sich doch mal fragen, ne? Alleine das, guck mal, wenn jemand diesen ganzen Ders nicht hört, nur diesen letzten Satz sich anhört, er wird verstehen, was Sache ist. Möge Allah Azzawajal uns recht leiten. Möge Allah Azzawajal uns auf dem sterben lassen, womit er zufrieden ist. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.